sah ich echt noch nie. Guten Tag, ich bin das Purpurhuhn. Jetzt kommt schon endlich her, ich hab genug zu tun. Huhn, Huhn, Huhn. Ein Huhn kann doch nicht sprechen. Hast du denn zu sagen? Ist das so okay oder darf ich nicht fragen? Pass auf, ich geb dir eine Weisheit auf den Weg. Ein Stuhl ist im Allgemeinen garantiert kein Steak. Stuhl! Stühle braucht man, um ein Bild in die Wand zu schlagen. Elektrischer Stuhl ist schlecht. Mein Stuhl. Auf Stühlen kann man in der Schule bequem Platz nehmen. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Ein Stuhl kann doch nicht sprechen. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Was soll der ganze Scheiß machen?